Fünfter Punkt, zwischen Pentatonik und Diatonik, zwei Fassungen der Akklamation Ecce Lignum Crucis. Zuerst die schlichtere Version mit nur vier Tönen. Ecce Lignum Crucis in quo salus mundi pependi. Venite adoremus. Jetzt die reichere Version mit 9 verschiedenen Tonhöhen und 8 Pitch Classes, deren pentatonisches Gerüst aber deutlich durchscheint. Es singt die Choralscola der Capella Antiqua München unter der Leitung von Konrad Ruhland. Sechster Punkt, Hexakkord und Solmisation. Klangbeispiel, Sie hören die erste Strophe des Hymnus Ut queant laxis. Es singt die Choralscola der Capella Antiqua München unter der Leitung von Konrad Ruhland. Ut queant laxis, risonare fibris, mira Siebter Punkt, die plagalen Tonarten. Erstes Beispiel, drei Versuche, das Lied Ännchen von Tharau auf einem Spielzeugmetallophon zu spielen. Erster Versuch, Beginn mit C. Zweiter Versuch, Beginn mit D. Gescheitert. Dritter Versuch, Beginn mit G. Auch dieser Versuch müsste scheitern, wenn nur die 8 Töne der C-Dur-Tonleiter von C bis C zur Verfügung stünden. Zweites Beispiel. Sie hören den Introitus zur Ostermesse Resurrexi im vierten Modus. gesungen von der Choralskolla des Klosters Maria Einsiedeln unter der Leitung von Pater Roman Banwart. Achter Punkt, die authentischen Tonarten. Zwei Beispiele für eine charakteristische Anfangsfloskel des fünften Modus, den aufsteigenden Dreiklang FAC. Sie hören die Gradualia Viderunt omnes fines terrae und Benedictus qui venit aus zwei verschiedenen Messen des Weihnachtstages. Es singt die Benediktinerabtei Münster-Schwarzach unter der Leitung von Pater Godehard Joppich. Salutare, Achter Punkt, die authentischen Tonarten. Drittes Beispiel. Das Halleluja Pascha Nostrum im siebten Modus aus der Ostermesse. Sie hören die Choralscholler des Klosters Maria Einsiedeln unter der Leitung von Pater Roman Banwart. Halleluja. Halleluja. Neunter Punkt, die drei Gattungen der Quarte. Erstes Beispiel, die erste Quartgattung aufwärts und abwärts. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Bildet das Thema der 13. Sinfonie oder dreistimmigen Invention von Johann Sebastian Bach. Sie wird in allen drei Stimmen exponiert, in der Oberstimme in den Takten 1 bis 4, in der Mittelstimme in den Takten 5 bis 8 und im Bass Takt 13 bis 16. Aber dadurch, dass das Thema auf andere Stufen der Tonleiter versetzt wird, nimmt es auch die beiden anderen Gattungen der Quarte an. In der Oberstimme zuerst die dritte Gattung, ut re mi fa mi re ut, dann die zweite Gattung, mi fa sol la sol fa mi. Versuchen Sie beim Hören die verschiedenen Gattungen der Quarte auszumachen, in denen das Thema sich zeigt. Sie hören Glenn Gould am Klavier. Thank you. Zweites Beispiel, die Arie des Ruggero aus der Oper Alcina von Georg Friedrich Händel. Es singt Teresa Berganza, begleitet vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Richard Boninge. Zehnter Punkt, Rhythmus, Takt und Tempo. Erstes Beispiel, die Hierarchie der metrischen Ebenen, dargestellt an den ersten Takten der kleinen Klaviersonate für Anfänger, auch Sonate Facile genannt, von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Aufnahme wurde 1953 mit Walter Gieseking gemacht. Hätte Mozart diese Aufnahme hören können, er wäre vermutlich doch ein wenig erschrocken. Die Weltherrschaft des Metronoms hat er nicht voraussehen können. Er selbst hätte sich vermutlich für den Triller im vierten Takt etwas mehr Zeit genommen und er hätte die Höhepunkte der Tonleitern etwas länger ausgehalten. Aus dem 19. Jahrhundert und nicht aus Mozarts Zeit stammt auch die Tradition des Dauerlegatos als Ideal eines singenden Klavierspiels. Dabei vergaß man, dass zum Singen normalerweise ein Text gehört und zum Text auch ein paar Konsonanten, durch welche die Silben, mithin auch die Töne, voneinander abgesetzt werden. Und Mozart gab durch seine Legatobögen zu verstehen, dass die letzte Note jeder Phrase von den vorangegangenen Noten abgesetzt werden solle. Aber Gieseking benutzte natürlich eine der Ausgaben der Mozart-Sonaten, die damals im Handel waren und in der die Bindebögen des zweiten und vierten Taktes von der ersten bis zur letzten Note ausgedehnt worden waren, wie es der Praxis des 19. Jahrhunderts entsprach. Die falschen Bindebögen finden sich ja sogar in der letzten Auflage des Köchel-Verzeichnisses, die jetzt noch im Handel ist. Zweites Beispiel: die Bindung des Taktschlags an die Tanzbewegung. Wer einen Walzer so spielt, wie er notiert ist, spielt keinen Walzer. Hören Sie dagegen, wie Arthur Rubinstein den eigentümlichen Walzerschwung, die Verschmelzung des notierten ersten und zweiten Viertels zu einer einzigen Schlagzeit zum Ausdruck bringt. Er spielt den Walzer Cis-Moll, Opus 64, Nummer 2, von Frédéric Chopin.